Elegie auf den Tod eines Jünglings von Friedrich von Schiller. Banges Stöhnen wie vorm nahen Sturme hallet her vom öden Trauerhaus. Totentöne fallen von des Münsters Turme. Einen Jüngling trägt man hier heraus. Einen Jüngling, noch nicht reif zum Sarge, in des Lebens Mai gepflückt, pochend mit der Jugend Nervenmarke, mit der Flamme, die im Auge zückt. Einen Sohn, die Wonne seiner Mutter, oh, das lehrt ihr jammernd, ach, meinen Busenfreund, ach, meinen Bruder, auf, was Mensch heißt, folge nach. Prahlt ihr Fichten, die ihr, hochveraltet, Stürmen stehet und den Donner neckt, und ihr Berge, die ihr Himmel haltet, und ihr Himmel, die ihr Sonnen hegt? Prahlt der Greis noch, der auf stolzen Werken wie auf Wogen zur Vollendung steigt? Prahlt der Held noch, der auf aufgewälzten Tatenbergen in des Nachruhms Sonnentempel fleugt? Wenn der Wurm schon naget in den Blüten, wer ist Tor zu wähnen, dass er nie verdirbt? Wer dort oben hofft noch und hienieden auszudauern, wenn der Jüngling stirbt? Lieblich hüpften voll der Jugendfreude seine Tage hin im Rosenkleide, und die Welt war ihm so süß und so freundlich, so bezaubernd winkte ihm die Zukunft und so golden blinkte ihm des Lebens Paradies. Noch als schon das Mutterauge tränte, unter ihm das Totenreich schon gähnte, über ihm der Parzen faden riss, Erd und Himmel seinem Blick entsanken, floh er ängstlich vor dem Grab Gedanken. Ach, die Welt ist Sterbenden so süß. Stumm und taub ist's in dem engen Hause, tief der Schlummer der Begrabenen. Bruder, ach, in ewig tiefer Pause feiern alle deine Hoffnungen. Oft erwärmt die Sonne deinen Hügel, ihre Glut empfindest du nicht mehr. Seine Blumen wiegt des Westwinds Flügel, sein Gelispel hörest du nicht mehr. Liebe wird dein Auge nie vergolden, nie umhalsen, deine Braut wirst du. Nie, wenn unsere Tränen stromweiß rollten, ewig, ewig sinkt dein Auge zu. Aber wohl dir, köstlich ist dein Schlummer, ruhig schläft sich's in dem engen Haus. Mit der Freude stirbt hier auch der Kummer, röcheln auch der Menschen Qualen aus. Über dir mag die Verleumdung geifern, die Verführung ihre Gifte speien, über dich der Pharisäer eifern, fromme Mordsucht dich der Hölle wein. Jauner durch Apostelmasken schielen und die Bastardtochter der Gerechtigkeit wie mit Würfeln so mit Menschen spielen und sofort bis hin zur Ewigkeit. Über dir mag auch Fortuna gaukeln blind herum, nach ihren Buhlen spähn, Menschen bald auf schwanken Thronen schaukeln, bald herum in wüsten Pfützen drehn. Wohl dir, wohl in deiner schmalen Zelle, diesem komisch-tragischen Gewühl, dieser ungestümen Glückeswelle, diesem possenhaften Lottospiel, diesem faulen, fleißigen Gewimmel, dieser arbeitsvollen Ruh, Bruder, diesem teufelvollen Himmel, schloss dein Auge sich auf ewig zu. Fahr dann wohl, du Trauter unserer Seele, eingewiegt von unsern Segnungen, schlummere ruhig in der Grabeshöhle, schlummere ruhig bis auf Wiedersehen, bis auf diesen leichenvollen Hügeln die allmächtige Posaune klingt und nach aufgerissenen Todesriegeln Gottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung schwingt, bis, befruchtet von Jehovas Hauche, Gräber kreißen und sein mächtig dräun in zerschmelzender Planeten Rauche ihren Raub die Grüfte wiederkäun. Nicht in Welten, wie die Weisen träumen, auch nicht in des Pöbels Paradies, nicht in Himmeln, wie die Dichter reimen, aber wir ereilen dich gewiss. Dass es wahr sei, was den Pilger freute, dass noch jenseits ein Gedanke sei, dass die Tugend übers Grab geleite, dass es mehr denn eitle Phantasei? Schon enthüllt sind dir die Rätsel alle, Wahrheit schlürft dein hochentzückter Geist, Wahrheit, die in tausendfachem Strahle von des großen Vaters Kelche fleußt. Zieht dann hin, ihr schwarzen, stummen Träger, tischt auch den dem großen Bürger auf, höret auf, geheul ergossene Kläger, türmet auf ihm Staub auf Staub zuhauf. Wo der Mensch, der Gottes Ratschluss prüfte, wo das Aug, den Abgrund durchzuschaun, heilig, heilig bist du, Gott der Grüfte. Wir verehren dich mit Grauen. Erde mag zurück in Erde stäuben, fliegt der Geist doch aus dem morschen Haus. Seine Asche mag der Sturmwind treiben, seine Liebe dauert ewig aus.